Wer zeigt mir wohin? Wer weiß Ziel und Sinn? Wie eine alte Leier geht die Zeit dahin. So wie ein kleines Kind, wir ja so hilflos sind. Kein Tag vergeht, der uns nicht viele Fragen lässt. Was ist denn bloß der Inhalt unseres Lebens? Tief in uns schreit die ganze Welt vergebens nach Licht. Doch dann kamst du zu mir. So voller Liebe bist. Durch dich erlöst und frei, durch dich mein Leben neu. Bei dir hab ich gefunden, das was Freude ist. Du hast mir meine Schuld, die Sünden verziehen. Wer kann das verstehen? Halleluja, Jesus liebt mich, ja ich weiß es. Halleluja, Halleluja, Jesus liebt mich, ja ich weiß es. Halleluja, Halleluja. Und nun bekenne ich frei, Jesus ist hier.